versuch, diese verfickte Welt zu verstehen. Es gelingt nicht. Man wird wahnsinnig dabei. Ich lade euch ein, an diesem Wahnsinn ein bisschen teilzunehmen. Es wird Spaß machen. Wir werden anderthalb Stunden fliegen. In einer Zeit, in der man isoliert vor sich hin dümpelt. Lass uns doch alle zusammen hier leben, wunderbar. Egal, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir wollen, dass es uns gut geht oder nicht. Dass wir volle Taschen haben. Dass wir frei sind. Dass wir selbstbestimmt sind. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung. Und wenn jemand kommt, weil er Schmarotzer ist, übernimm die Macht. Mach es besser als die, denen du vorwirfst, dass sie es nicht können. Sei der bessere Nazi. Menschen zu klassifizieren, das ist purer Faschismus. Ich kann euch erzählen, liebe Freunde, ich habe auch die Flamme gespürt. Und die Gewalt. Und ich bin in jedes Drecksloch gefahren, in dem sich die Leute einen Scheiß kümmern um Statistiken und nur noch abfangen, was andere ihnen ins Hirn geblasen haben. Wir sind ja alle irgendwie Faschos. Paranoid. Undifferenziert. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Du hast ja an Sorge und so ein Kreuz gepostet, deswegen. Du hattest anscheinend irgendeinen Todesfall in deiner Familie gehabt. Dass nochmal irgendwas Erfolgreiches in meinem Ferien erlebt habe. Thank you, wenn du mir darauf antwortest. Ja, ich würde es feiern, deswegen. Jo, wenn ich dann ankomme, muss erstmal einer gewickelt werden, ja, dann schauen wir da, ob mein Pegel kommt hier. Aller. Ja, bitte. Es wird natürlich erstmal noch dein Set gesuchtet. Die meisten werden sowieso voll sein unter der Vision und wenn nicht, dann ist halt, wie gesagt, scheißegal. Du bist so famous, Mensch. Hier, pass auf, ich bin gerade in Prag, in dem größten Club in Prag und ich habe gerade jemanden aus Leipzig getroffen. Der größte Club in Europa. Der größte Club in Europa, ich habe gerade jemanden aus Leipzig getroffen, er hat mir was erzählt. Mein Gesicht ist eingeschlafen, ich kann es nicht glauben, erzähl's doch mal. Hier, was ist denn? Wenn du gute Tipps brauchst, dich ins Koma zu saufen dort und das Zimmer voll zu kotzen, dann frag mich, Alter. Also ich bin jetzt ganz aus Leipzig, ich bin aus der Nähe von Falkenhain, Heida. Aus Heida ist er. Und es ist richtig scheißegal, bei welchem Jugendclub, aber im Ernst, Max. In welchem Jugendclub? In welchem Jugendclub? Ja, in Burgos an den Jugendclub und sonst, Alter. Ich bin in Prag und treffe jemanden, der zu mir sagt, Burgert, seine Jugendclub ist geil, ohne dass ich ihm gesagt habe, dass ich aus dem Jugendclub Burgert bin. Wie krank ist es? Burgert, sag! Das Jawohl, genau meiner fucking Adresse. Ey, ich bin gerade alles besoffen. Ich bin gerade alles besoffen. Die scheiß Tschechen. Ich bin im Traumland. Die haben uns Flaschen voll miesen 20% Prosecco geschenkt. Jetzt laufen wir jetzt gerade. Wir wissen nicht, wo wir gerade in Prag sind. Wir müssen da irgendwie reinfinden. Ich laufe hier mit Sandalen rum. Nein! Jo, MK the Boss, wie war deine Nacht? Ich hab dich gerade am Bahnhof in Wurzen getroffen, deine Augen waren mies zugeschwollen. MK, Alter, Junge, du warst mit Hammerau, was frisch hatte, Junge. Du hast einfach gepennt, aber. Du wusstest doch nicht mal, wo du warst. Du bist doch in der Hassan-Kontakt, wo der Stempel war. Wir waren gerade nach Prag und Leon und Gilly haben mir gerade erzählt, dass die MK am Bahnhof Wurzen getroffen hat, wie er dort gepennt hat. Also, Viertel neun. MK, erzähl mal, wie war die Nacht? Übrigens riecht mein Schwanz irgendwie krass nach Parfüm. Danke Angels und danke Puff. I love you. Aber denke immer dran, dass ihr das alle auch mal gemacht habt, ey. Und ich mein, Gott. Also ningelt nicht rum. Weil's einmal passiert. Kurz zu laberste größte Krütze, die ich jemals gehört habe. Das wird auf jeden Fall mega geil. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Yeah. Guck uns an, sieh nur, was aus uns geworden ist. Steig in den Sportwagen, flüchte bis ins Morgenlicht. Handschellen klicken, doch verrate nie, ein Bruder sitzt besoffen in der Bar. Bring Campari, Maracuja, Mann, ich fick dich eines Tages für die Twitter-Kommentare. Mein Humor all black, so wie bitter Schokolade. Roll im Lambo durch Monaco, stapel Kohle, so wie Fabregas. Kaki, Juventus, Jogginghose, Adidas. Ich hab mich tausendmal daneben benommen. Und tausendmal sind Mama die Tränen gekommen. Paar Tropfen Tille, seh den Film an mir vorbeifahren. Lieber Gott, ich fühle mich so einsam. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Kapital, der Prater mit der Neuner Wumme. Keiner wollte dran glauben, bis das Gucci Cappy teurer wurde. Ich bin in aller Munde, Stoff, die fressen aller Hunde. Alle Hater bluten, weil ich bin wie Salz in deiner Wunde. Kalte Sommer, heiße Winter, Geld, Fame, Frauen, Kinder. SEK im Pong wie Sprinter, ist schon bitter. Aber bra, ich steh dahinter. Ja, ich hab gelacht, obwohl ich innerlich gefickt war. Wie ein Rapper, unsere Tracks biten. Musste ich im Benz heizen. Verkaufte Kokain, Kilos zu Dreckspreisen. Zahlst du nicht, du schmeckst Eisen. Ihr müsst euch festhalten. Hier kommt 13 Nummer 1 in so 6 ein. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Ja, da kommt halt drauf an, wann der auflegt. Wir haben halt schon gesagt, wir haben eigentlich keinen Bock, wenn der, weiß nicht, erst um 3 Uhr oder so oder um 4 Uhr auflegt, du so mit hinzurammeln. Wirklich. Da gehst du doch krachend dort drinnen her. Naja. Mann. Die Ware ist heiß, der Atem ist kalt. Ganz in schwarz wie der Pate und ich jage den Feind. Fick die Strafanstalt, wir rollen in Benz und das Koks in der Nase knallt. Kriminalgewalt. Klappmesser ist mein Ticket für eine S-Klasse. Ich bin immer noch der Junge mit der Brechstange. Festnahme, ich muss rein, Handschelle sitzt. Mit einem Bein im Knast, mit den anderen auf dem Tisch. Wie soll Mama nur die Miete zahlen? Mach ein Bruch, fahr auf Amphetamin, eine Flucht in einem Siebener. Ra, gib ihn über roter Bibi. Old Summer Roadrunner bis zum toter Bibi. Sehe 100.000 Frauen, doch vertrau keiner. Aufreißer, NMSL 500 Oldtimer. Und mich schnappt diese Kripo nicht. Schüsse fallen hier bei Nacht wie in Tripolis. Ra, es fliegen wieder Kugeln, ich verblute. Sie sehen nur das Böse, nie das Gute. Ich fahr durch den Regen auf der Suche. Geh raus und shoote, mal shoote. Es fliegen wieder Kugeln, ich verblute. Sie sehen nur das Böse, nie das Gute. Ich fahr durch den Regen auf der Suche. Geh raus und shoote, mal shoote. Was geht in die Postbank? Ich mache meinen Schnapp. Schon damals war ich der, der in die Kasse reingrapscht. Ich verdoppel den Einsatz. Wir rollen im Maybach mit Hassan und Haider. Lange fucket dir keine Art. Obermann, bist du meine Stimme, fick dein Interface. Und wenn ich komme, wird es blutig wie Rindersteak. Vielleicht ende ich im Zellentrakt. Eure Leichen sind im Keller, ich hab meine Leichen weggebracht. Ich bin ein Draufgänger, ich mache viel Patte. Immer Prokolin und paar Kippen in der Fließjacke. Raubüberfall mit der Skimaske. Fliehen wie ein G und der Zivi zieht seine Dienstwaffe. Ich bewege mich auf dünnem Eis und das SEK schneit bei mir rein. Alles so wie ich sag, vom Hof in die Charts. Rolli am Arm, Profivertrag, ra. Es fliegen wieder Kugeln, ich verblute. Sie sehen nur das Böse, nie das Gute. Ich fahr durch den Regen auf der Suche. Geh raus und shoote, mal shoote. Es fliegen wieder Kugeln, ich verblute. Sie sehen nur das Böse, nie das Gute. Ich fahr durch den Regen auf der Suche. Geh raus und shoote, mal shoote. Es fliegen wieder Kugeln, ich verblute. Sie sehen nur das Böse, nie das Gute. Ich fahr durch den Regen auf der Suche. Geh raus und shoote, mal shoote. Wenn du mitmachst, haben wir ja schon gemacht, aber wir brauchen noch einen dritten Stecher. Das klingt gut. Müssen wir wohl sagen, wann es losgeht. Wir brauchen noch einen dritten Stecher. Genau, deswegen brauchen wir noch deinen übelsten Prügel. So etwas meide ich. Du zeigst der Welt dein Gesicht. Kein passendes Teil für mich, kenn meine Fehler. Dein Make-up verteidigt dich, denn ohne das bleibt dir nichts. Und dass du jetzt einsam bist, sieht einfach jeder. Ja, guten Tag, MD, jetzt bin ich wieder da. Dachte mir, probier die Scheiße mit den Rappen halt nochmal. Ich war nie gut in Texte schreiben, einsilbig, keine Message. War am Punkt, wo ich bemerkte, dass mein Rap no wack ist. Okay. Doch ich bin zurück, strotz vor Energie. Und meine nächsten Zeilen widme ich der Lisa Marie. Der Beziehungsbruch ging los mit dem fremden Typen auf Facebook. Das war der Moment, wo du mir zum ersten Mal ins Face spuckst. Beim Verlauf, den ich sah, musste ich direkt abgehen. Ich konnte in deinen Augen deine innere Slut sehen. Mein nächsten Schritt musste ich gut überlegen. Ich habe beschlossen, dir Nutte noch eine Chance zu geben. Dass dies ein Fehler war, konnte ich später abchecken. Lisa Marie wollte sich heimlich mit diesem Marv treffen. Du warst erschrocken, wie kann er das nur wissen? An diesem Tag hast du Nutte mich das zweite Mal beschissen. So etwas meide ich. Du zeigst der Welt dein Gesicht. Kein passendes Teil für mich, kenn meine Fehler. Dein Make-up verteidigt dich, denn ohne das bleibt dir nichts. Und dass du jetzt einsam bist, sieht einfach jeder. Habe festgehalten an einer Sache, die nicht mehr da ist. Auf einmal fand ich auch mal andere Viber sympathisch. Lieber mit Freunden getroffen, als was mit dir zu machen. Konntest meine Ignoranz nicht fassen, ist so. Dass du der Punkt für mein Verhalten warst, hast du niemals verstanden. Auf einmal kam die Angst, ich könnte bei anderen landen. Doch dann kam Tag X, du machst Schluss wegen Scholle. Pascal klärt diese Olle. Dachtest, es wäre dein Neuer. stolz wie ne Mama. Und auf einmal kommt das Instant Karma. Bist für ihn nicht die eine, sondern nur eine von vielen. Sei nicht traurig, deine Lisa, der Pascal will doch nur spielen. Tja, Pech gehabt, Lisa, das Karma fickt jeden. Solltest du dir beim nächsten Mal etwas genau überlegen. Und zum Abschluss habe ich eine Message für dich, Lisa Marie, ja, Boss. Fick dich. So etwas meide ich. Du zeigst der Welt dein Gesicht. Kein passendes Teil für mich, kenn meine Fehler. Dein Make-up verteidigt dich. Denn ohne das bleibt dir nichts. Und dass du jetzt einsam bist, sieht einfach jeder. Ich hab da bloß guten Tag gesagt, da hab ich nicht gemacht an dem Abend. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Crosstown, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hörst die Flaschenklammer? Dann steigt schon wieder die Fetsche oder was? Spontan. Sonne Baller. Alles Baller. Sekt ist kalt. Hat sich zwar nicht geräumt, aber ist eine gute Kombi. Oh Mann, Udo. Die Sophie. Die Sophie, na Mann. Erzähl mal was über die. Was denn, hast du die mal angeguckt? Die ist einfach mal übelst geil. Langsam kommen die Mädels wieder alle an. Zum Papa. Eric ist back in game. Bitches. Bundo, hier fehlt noch was. Hier fehlt meine Sprachnachricht noch mit Aua. Das passt welchen zu deiner Tourette-Syndrom-EP, oder? Geil! Oh! so richtig den Länglichkeiten. Aber wenn du siehst, dass es so nicht geht, dann macht man es gar nicht. Oder dann lässt man erstmal liegen und wartet, bis der Schuldcontainer leer ist. Also, ja, stimmt doch was nicht. Deine Mutter füllen oder dein Hund oder mir egal. Wir sind auch beinahe genug zusammen, du Sackträger, du hässliche Sackweiße, du verfluchtes Arschloch. The hard dance movement is growing strong. And today, it's time to introduce a new sound. Two forms of trap are gathered here today to transform into the perfect frequency. Hard trap fans, Welcome to the Raw Side. Und ja, können wir noch später machen. Und ja, wir können noch sehen, was der Abend heute noch so bringt. Me a go get high like a bird, high like a skyscraper. Me tell you this, Friday evening at this me a pray for. Pass me the blunt and the rolling paper. Me a go get high like a plane, high like a skyscraper. Chant a song, make we bless the pipe and everything will be quite alright. A couple puffs and I'll be out of sight. A fair smoke and clouds in sight. I could have Westmoreland or Humber County. Oakland have some good sense. And if you want the IS, then no need to stress. All you have to do is link me. I've been working all day and I miss me. I wait for pass me the blunt and the rolling paper. Me a go get high like a bird, high like a skyscraper. Me tell you this, Friday evening I miss me a pray for. Pass me the blunt and the rolling paper. Me a go get high like a plane, high like a skyscraper. See the Christian of the go testify. Now the herb stand to new heights. The herb laws need to rectify. Full time that it legalize. I go to Westmoreland or down my center. Canada have some good sense. And if you want the yes, then no need to stress. All you have to do are link me. I've been working all day and I miss me a wafer. Pass me the blunt and the rolling paper. Me have got get high like a bird, high like a skyscraper. Me tell you this, Friday evening I miss me a prayer. Pass me the blunt and the rolling paper. Me have got get high like a plane, high like a skyscraper. Me love the taste, me love the smell of the aroma. Me love the kush, the diesel, the Arizona. In a Jamaica, in a California. The scent of the herb can wake me from a coma. Finally the herbs come around. And a long time me day I wait. I could a ounce or I could a pound. I could a brownie or even cake. I've been working all day and I diss me a wafer. Pass me the blunt and the rolling paper. Me have got get high like a bird, high like a skyscraper. Me tell you this, Friday evening I diss me a wafer. Pass me the blunt and the rolling paper. Me have got get high like a plane, high like a skyscraper. You wanna let me know, now that you've let me go. Life is better still, and I guess somehow. Ich getraue mich, meine Buchse nicht auszuziehen. You'll just keep on coming back. Wanderhuten heute. I wanna let you know, now that you've let me go. Life is better still, and I guess somehow. Everyone says you're coming back. I know that you feel me. You've let me go. Life is better still, and I guess somehow you'll just keep on coming back. And now that you feel me, oh, so now you try to call me, oh, let me know just what you're thinking, oh, and now these words are to call me, oh, let me know just what you're thinking, oh, you know these words are all I heard, boy, let me know that you feel me, oh, so now you try to call me, oh, let me know just what you're thinking, oh. Auf dem Wein so high, wir sind hardcore breit. Triff mich in der Lobby, ich warte mit nem Body. Saufen das ist mein Hobby, wenn du schläfst, werde ich wach. Rauchen Amsterdamer Otti, asozialer als der Kotti. Ich kann nichts dafür, Baby, das ist unsere Stadt. Bleibe real, so wie früher, trifft mich Straßenneide rummel. Manchmal trage ich Jogginghose, manchmal trage ich auch einen Fummel. Manchmal geh ich weg und mach auf Schickimicki. Manchmal sitz ich auch im Park, so wie ein Hippie. 5 Uhr nachts in der City, in der City. Zu viel Gras hab ich grad in meinen Taschen. Lass mal lieber erstmal bisschen davon puffen. Strip Club, sehe überall nur Backen und sie wackeln. Sie wollen Asche, ich bestelle noch ne Flasche. Ich bin high. Gib mir den Gibbet. Wir sind hardcore high. Such ohne Limit. Such ohne Limit. Wir sind hardcore high. Wir sind hardcore high. Hi, hi, hi, hi, hi. Wir sind hardcore high. Darf kein Insta-Story machen, doch ich mache sie. Am nächsten Tag auf Kater löschen ist mein Fachgebiet. Wir sind nachtaktiv und wir sind attraktiv. Wir sind der Albtraum deiner Eltern, wir besaufen und sinnlos sind 36. Kleine Jungs im Stimmbruch schreien, geile Sau. Sie wollen alle Infos, doch sie kriegen nix. Jägermeister in Tuss, Szene iced out. Gib mir noch ein, zwei Becher. Mit dem Tunnelblick im Club wird der Lifestyle besser. Jeder zweite hat ein Messer in der Gegend. Ich muss mich bisschen beleben, deshalb geh ich einheben mit den Mädels und ich scheiß auf eure Regeln. Ja, ich bleibe wie ich bin. Ich kann mich nicht anpassen. Viel zu viele Menschen um uns rum sind da am Gaffen. Ich beweg meinen Arsch, doch wird niemand ranlassen. Sie dürfen nur gucken, aber niemals anfassen. Gib mir den Gibbet, gib mir den Gibbet. Wir sind hardcore high. Wir sind hardcore high. Such ohne Limit. Such ohne Limit. Wir sind hardcore high. Wir sind hardcore high. Na, ich finde ein Beat cool, weil bei Tech, denke ich mal, geht es meistens immer um Drogen, oder? Drogen. Drogen. Drogen. Drogen. Drogen. Roll im Benz, es ist nachts und ich weiß, das passt. Zwischen uns hat's gefunkt beim ersten Mal. Auch wenn's keiner versteht, du hast mein Kopf verdreht. Und deine Art, wie du tanzt, in Gucci Kleid. Und diesen Tag, du gehst, la la la la la la la. Shabby, shabby, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder, Leder. Shabby, shabby, Leder, du bist unser Sohn. Hacke Musik. Hacke Musik. Hacke Bräutigam, Hacke Mücke Musik. Da fährt der Bräutigam hier in einen Affenzirkus bei Mehl vorbei mit frisch Hacke Musik. Also ich fass es nicht. Hacke Bräutigam. Das war die Stelle, was der meint, das, was denen sein soll. Ich fand das übelst sick, Alter, das ist übelst gut gemacht. Ich könnte wetten, der fährt das auch. Oh, wir machen so krass. Ich hätte gar noch wieder eingetanzt, ey. Und dir. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer. Aber. Ja. Hast du den Katzen gesehen? Katzen 3? Ja. Ich will, ey. Ich will dir weg. Ich habe getan, als würde ich mit jemandem telefonieren. Aber ich habe versucht, mit dem Hausruf zu spielen. Das sieht aber nicht. Ich will ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich? Jesus. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Auf jeden Fall richtig ein an der Asche, das gefällt mir schon wieder sehr gut. Ich hab da bloß guten Tag gesagt, mehr hab ich nicht gemacht an dem Abend. Alter, ich bleibe da. Sofort. Oh. du endlich auf dem Klo ficken, du Drecksau, du! Du geiler, verfickter Schlampe! Du bist so einer geiler Ficksau! Ein richtiger, geiler, dreckiger Blasehase! Wie alt bist du? 15! Genau mein Lieblingsalter! Wie alt bist du denn? 18! Zu alt! Und du? 17! Viel zu alt! Und du? Diese Stelle musste leider zensiert werden. Obergeil! Augenblick, ich hol mein Kamera! Oh ja, das ist eine richtig geile Möse! Die riecht wie Erdbeeren! Ich liebe Erdbeeren! Was? Deine Mami kommt dich gleich abholen? Ich glaube, ich geh mich gleich eine runterholen! Am Tresen! Hat hier jemand Bock auf Sambuca? Oder machst du lieber Baileys? Kinder, duckt euch! Es geht gleich los! Wenn du siehst, dass es so nicht geht, dann macht man es gar nicht. Oder dann lässt man erst mal liegen und wartet, bis der Schuldcontainer leer ist. Also, ja, stimmt doch was nicht. Recover the damage. Bring it all home. Follow the blues. Just like a summer song. Instead Fight. evigt. Måske for evigt skal vi samme, samme vej. Og når i morgen fejne og natten hviler sig, skal vi for evigt, måske for evigt. Jawohl, sehr gut gelungen. Und diese ganzen WhatsApp-Nachrichten hören ja auf. Der Wodka macht Kabum in meinem Kaffer. Kleiner, was ist los? Wie redest du mit deinem Papa? Dicker, wie du denkst, du bist der King mit deinem Sacker. Bin immer noch der Lauteste im Ring, Michael Buffer. Gib mir noch einen Zug und ich kann fliegen, Mayday, Mayday. Komm in den Club mit 42 Riesen wie die Dayday. Das alles kann passieren, wenn du dich einlässt auf den Teufel. Und trau keinen Promi, glaub, der weiß, was das bedeutet. Oder wenn es nicht Musik ist, leg ich darauf keinen Wert. Weil die Trommeln grad im gleichen Tempo schlagen wie mein Herz. Wie man draußen in der Welt zurechtkommt, hab ich nie gelernt. Mama, guck, wie weit's gekommen ist, aus dem Wahnsinn wurde ernst. In der Bücherei der Rap-Geschichte steht ein Buch. Und auf jeder dieser tausend Seiten klebt mein Blut. Heute trägst du meinen Schuh und er steht dir gut. Doch du kannst nicht darin gehen, denn dir fehlt mein Fuß. In der Bücherei der Rap-Geschichte steht ein Buch. Und auf jeder dieser tausend Seiten klebt mein Blut. Heute trägst du meinen Schuh und er steht dir gut. Doch du kannst nicht darin gehen, denn dir fehlt mein Fuß. 20 Jahre schon im Fokus, aber bitte keine Fotos, Sonnenbrille und Kapuze, denn ich bin in meinem Modus. Kann im Plattenfirma-Meeting nicht lang sitzen, weil ich los muss. Hast du Geld, dann ist die Welt nur noch ein klitzekleiner Globus. Dicker Vamos a la Playa, Bacardi aus dem Eimer. Spotify rasiert und auch im Radio geht's weiter. Du kannst meine Jacke tragen, aber frag mal den Designer. Er wird sagen, das ist gar nicht deine Kragenweite, kleiner Bruder. Wenn es nicht Musik ist, leg ich darauf keinen Wert. Weil die Trommeln grad im gleichen Tempo schlagen wie mein Herz. Wie man draußen in der Welt zurechtkommt, hab ich nie gelernt. Mama, guck, wie weit's gekommen ist, aus dem Wahnsinn wurde ernst. In der Bücherei der Rap-Geschichte steht ein Buch. Und auf jeder dieser tausend Seiten klebt mein Blut. Heute trägst du meinen Schuh und er steht dir gut. Doch du kannst nicht darin gehen, denn dir fehlt mein Fuß. In der Bücherei der Rap-Geschichte steht ein Buch. Und auf jeder dieser tausend Seiten klebt mein Blut. Heute trägst du meinen Schuh und er steht dir gut. Doch du kannst nicht darin gehen, denn dir fehlt mein Fuß. Denn dir fehlt mein Fuß. Love. da, ja, bleiben wir heute im Saufen, Alter. Jetzt geht's erstmal ein Grund, die sind gleich da. Oder wir sind da, nicht erstmal gesoffen. Fuck deine Maps aus, Alter. Jetzt ist es endlich raus. Alle dachten, wird es der nächste Superstar. Aber jetzt steht fest, es ist Martin Garrix, aka Yonah Music. We'll be right back. need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Yeah. Creative Response. 150 BPM. Please attention. Creative Response. 160 BPM. Please attention. Creative Response. 170 BPM. Please attention. Creative Response. 180 BPM. Please attention. Creative Response. 200 BPM. Oh, coast. I'm from the west side of the 6-4 in Bolivar. So we say where you from, we don't never say holla. Bandana on the right side, gun on the left side. That's in New York, know how to throw off the west side. West Coast. I'm the king and Dre said it, the West Coast. bitch ain't one. Hit me. Got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Bitch ain't one, hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one. Lost under the surface. Don't know what you're expecting. The sound that pounds your senses. Music on this track.